Jetzt läuft das Club-Ding. Wir bis. Live, laut, lässig. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding mit Florian. Sonntagabend, hier ist das Clubding, 21 Uhr. Und es ist natürlich mal wieder Zeit für ein bisschen elektronische Mucke, oder? Kleine Pause von Phasen tut doch mal ganz gut, oder? Damit eure Ohren auch mal wieder ordentlich von diesem Faschingskram durchgepustet, sauber gepustet werden, habe ich die neuesten und fettesten Tracks aus der elektronischen Musikszene mitgebracht. Es gibt in der ersten Stunde unter anderem was Neues von Adriano. Die Jungs von Raumakustik sind dabei. Ilios und Barrientos gibt's. Und ich spiele euch auch noch einen weiteren Track aus der neuen Patrick Topping EP. Die zweite Stunde bespielt dann Jan Bertung, das ist ein junger Techno-DJ aus Köln. Und los geht's mit was Neuem auf Spinning Records. Gab schon sehr viel Support für die Nummer. Jetzt ist er erschienen. Feast mit Happy. Am Mikrofon ist der Flo. Servus. Unser Ding. Unser Club-Ding. We'll be right back. Arno Kost und Norman Dorey. Die haben eine neue Platte gemacht und ihr habt gerade daraus Together gehört. Kommen wir jetzt zu Adriano. Der hat ja seine Wahlheimat in Köln und besonders letztes Jahr ist er durch seinen Track Dreams With mit einem ziemlich fetten Erfolg gefeiert worden. Loco Dice, Jamie Jones, Seth Troxler, Andrea Oliver, alle haben diese Scheibe letztes Jahr im Sommer gespielt. Seitdem released er fleißig weiter. Ganz viele neue Tracks und auch einige Remixes. Den ich euch jetzt spiele, diesen Remix, den hat er für die Jungs von Detroit Swindle gemacht. Cut You Loose heißt diese Nummer und kommt jetzt im Adriano Remix für euch im Club. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Freitag ist er erschienen, heute schon im Clubding. Das war gerade die neue Nummer von den Dresdner Jungs von Raumakustik. Timefinder heißt das Teil und kam hier gerade im Remix von Piem. Als nächstes gibt's einen der heißesten Anwärter für den großen Club hier 2019. Shout heißt diese Nummer, kommt von den UK-Jungs von Ilios und Barrientos und erlebt gerade einen echt heftigen Support in ganz vielen DJ-Sets. Ich habe euch die Nummer natürlich auch mal mitgebracht, also bitte anschnallen. Das Teil ist dermaßen fett. Ilios und Barrientos mit Shout beim Clubding. Unser Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. war gerade ein weiterer Track aus der ersten EP von Patrick Topping auf seinem Label Trick Taste on the Cobbles, habe ich euch gerade gespielt. Letzte Woche gab es ja schon einen Song aus der EP für euch hier. Und wer das alles nochmal nachlesen möchte oder auch nachhören möchte, der geht auf unserding.de, checkt dann den Rider Club Ding und ab geht's dann dafür. Die Zeit verfliegt hier ja auch mal wieder im Studio und gleich gibt es einstündige DJ-Set für euch. Aber vorher habe ich noch drei Tracks am Stück. Los geht's mit einer neuen Nummer von der isländischen Band Gasgas. Die Jungs und Mädels sind ja schon ewig im Geschäft und jetzt gibt's mal wieder neue Musik in Form einer EP von ihnen. Diesmal ein bisschen elektronischer als sonst. Ich spiele euch gleich CO2 und danach kommen wir zu Afro House aus dem Hause Spinning Deep. DJ F mit, vorsichtig, schwierig auszusprechen, Au Aga Do Gu. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ganz viel Spaß euch.

letztes Jahr einen der größten Clubhits mit Neutron Dance gemacht. Jetzt gibt's endlich neues Material von Crystal Clear. Ich habe euch gerade Euphoric Dreams aus seiner neuesten EP gespielt. 22 Uhr ist es. Wir kommen zum heutigen DJ-Mix. Der kommt von Jan Bertung. Der kommt aus Köln und ist Resident auf der Beat-Verliebt-Party, die regelmäßig in NRW stattfindet. Für uns hat er einen sehr schönen Mix aus einer Mischung zwischen House und Techno gemacht. Freut euch also jetzt auf eine Stunde Jan Bertung hier beim Clubding in the Mix. Unser Ding. Clubding. Clubding. starts to steal. Dance is put on the differential lock and the machine takes off. Unser Ding. Unser Ding. Club Ding. Live Mix.